Let's pray. Beten wir. Father, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. Bless your word. Segne dein Wort. To our hearts. In unserem Herz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Revelation chapter 2. Offenbarung Kapitel 2. And we are studying the fourth church tonight. Wir befassen uns heute mit der vierten Gemeinde. Which is the church of Thyatira. Und das ist die Gemeinde von Thyatira. If we review quickly, kurz zur Wiederholung. Each church represents four things. Jede Gemeinde steht für vier Dinge. A historical church. Für eine historische Gemeinde. At that time. Die damals existiert hat. Any church throughout history. Für jede Gemeinde in der Geschichte. An individual. Für die einzelnen Menschen. And a Zeitalter or an age. Und für ein Zeitalter. And so if we look at church history, wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, from the time of Acts 2, von der Zeit ab Apostelgeschichte 2, till when Jesus comes in the clouds, bis zur Wiederkunft Christi in den Wolken, 1 Thessalonians 4:17, and takes the church, im 1. Thessalonicher 4:7, und wenn er die Gemeinde zu sich nehmen wird, this is known as the church age. Das ist das Gemeindezeitalter, das Kirchenzeitalter. And it's just very clear that Jesus is speaking also about time, the church age. Und es ist ganz klar, dass Jesus auch über das Gemeindezeitalter spricht. Someone asked me, jemand who hat was mich visiting, gefragt, that they said they don't believe that. Der hat gesagt, er glaubt das nicht. But Revelation 3:10, aber in der Offenbarung 3:10 says that, if you just look at it for a second, steht, talking to the church of Philadelphia, I've kept you from the hour of trial that is going to try the whole world. Und da spricht Jesus zur Gemeinde von Philadelphia. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. That time of trial is Matthew 24:1. Diese Zeit der Bedrängnis in Matthäus 24:1. Which is coming yet in history. Die noch in der Zukunft liegt. But the historical church of Philadelphia doesn't exist anymore. Aber diese historische Gemeinde von Philadelphia, die existiert nicht mehr. So it could not have applied to that historical church. Und es konnte also nicht für diese historische Gemeinde gelten. It has to be speaking of a church age. Das muss sich auf ein Gemeindezeitalter beziehen. And the church of Philadelphia, which we're going to talk about, is coming up later as the sixth church. Und die Gemeinde von Philadelphia, über die wir später sprechen werden, das wird die sechste Gemeinde sein. And that sixth age continues till today. Und dieses sechste Zeitalter dauert auch noch heute an. So that first age was 33 to around 100. Das erste Zeitalter dauerte von 33 bis circa 100. And that was the church of Ephesus. Das war die Gemeinde von Ephesus. That's the church that serves without joy. Die Gemeinde, die gedient hat ohne Freude. And then from 100 to 312. Und dann von Jahrhundert bis 312. Was the suffering church. Kam die leidende Gemeinde. 312 to 606. 312 bis 606. Was the worldly, or we call it sensual church. Die weltliche Gemeinde oder die sinnliche Gemeinde, wie wir so sie auch genannt stay haben. With all S's. Damit im Englischen fängt das mit S an. And then today from 606, und which is the first pope, ab dem Jahr 606, all the way to Christ coming back, zur Wiederkunft Christi, is the superstitious church. Das ist die abergläubige Gemeinde. Where all the pagan idols and statues and all this stuff came into the church. Wo all diese heidnischen Dinge, die Statuen, das wurde in der Gemeinde aufgenommen. This stuff did not exist in the early church. Und diese Dinge hat es in der Urgemeinde nicht gegeben. But it came in. Constantine comes in 306, 303. Constantine betrat die Bühne in 306. In 312, Constantine lifted the persecution off the church. 12 hat er die Verfolgung der Gemeinde beseitigt. And the church became legalized, and it became the official church or religion of the empire. Die Gemeinde wurde offiziell erlaubt und wurde zur Staatskirche des Reiches. So the world comes in and the church becomes sensual. Die Welt dringt ein in die Gemeinde und die Gemeinde wird sinnlich. And 606 they started with the first pope, and then you had kissing the pope's feet and things like that started coming in. Im Jahr 606 wurde der erste Papst ernannt und dann küsste man dem Papst die Füße und alle möglichen Sachen. A lot of the pagan rituals began to pour into the church. Und viele dieser heidnischen Rituale haben in der Gemeinde Eingang gefunden. And that continues till today. Und das dauert noch heute an. And this was the beginning of the Dark Ages. Und das war der Beginn der dunklen Zeitalter. When paganism and Christianity became one. Als das Heidentum und das Christentum eins wurde. So let's read the Church of Thyatira. Lesen wir, was über die Gemeinde von Thyatira steht. That's interesting about Thyatira versus Ephesus. Und wenn man Thyatira Ephesus gegenüberstellt. Ephesus was the church that stood against false teachers. Ephesus, das war die Gemeinde, die gegen ihr Lehrer eingetreten ist. But lost its love. Aber ihre Liebe verloren hat. Thyatira is increasing in love. Bei Thyatira, da nimmt die Liebe zu. But doesn't stand up against false teachers. Aber sie sind nicht ihr Lehrern entgegengetreten. It's interesting how the devil is constantly changing the strategy. Es ist interessant, wie der Teufel ständig seine Strategie verändert. To destroy a local church. Um Ortsgemeinden zu zerstören. Okay, verse 16. Vers 16. To the angel of the church in Thyatira write. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. These are the words of the Son of God. Das sind die Worte des Sohnes Gottes. Whose eyes are like blazing fire. Dessen Augen wie Feuerflammen and sind. And whose feet are like burnished bronze. Und dessen Füße wie glühendes Eisen. I know your deeds. Ich kenne deine Werke. Your love. Deine Liebe. And faith. Und deinen Glauben, your service, deinen Dienst, and perseverance, und dein Ausharren, and that you are now doing more than you did at first. Und weißt, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Nevertheless, I have this against you. Aber ich habe gegen dich. You tolerate the woman Jezebel, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, who calls herself a prophetess. Die sich eine Prophetin nennt. She's not a prophetess. Sie ist aber keine. She calls herself one. Sie nennt sich nur so. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality. Und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben. And the eating of food sacrificed to idols. Und Götzenopfer zu essen. I have given her time to repent of her immorality. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. But she is unwilling. Und sie will nicht Buße tun. So I will cast her on a bed of suffering. Sieh, ich werfe sie aufs Bett. And I will make those who commit adultery with her suffer intensively unless they repent of her ways. Und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. I will strike her children dead. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Then all the churches will know that I am he who searches the hearts and the minds. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. And I will repay each of you according to your deeds. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Now I say to the rest of you in Thyatira. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira. To you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets. Allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. I will not impose any other burden on you. Ich werfe keine andere Last auf euch. Only hold on to what you have until I come. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. He will rule them with an iron scepter. He will dash them into pieces like pottery. Und wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert er sie. Just as I have received authority from my Father, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, I will also give him the morning star. und ich werde ihm den Morgenstern geben. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Okay, so today we're talking about the spirit of Jezebel. Heute sprechen wir über den Geist von Isabel. Does anybody get what is it called? Prime time devotional? Does anybody get that? Verfolgt I sent it to everybody in the church. Prime time. Ich schicke das allen in der Gemeinde. Prime time with God. I sent it to everybody on my list. It's a daily devotional you can get every day. It's wonderful. Man kann jeden Tag eine Andacht lesen und die sind sehr gut. Very deep. Und sehr tiefsinnig. By a guy who's went through a lot. Von einem Mann, der sehr viel durchgemacht hat. If you want the address, do you know the address? It's just. Wenn ihr die Adresse haben wollt. I sent it to everybody and. Ich schicke das eigentlich allen. But you have to subscribe yourself. Aber man muss sich anmelden dafür. If you'd like to get it, write me and I'll send it to you with joy. Wenn ihr das gern bekommen möchtet, dann schreibt mir und ich schicke es euch. It looks a little bit like this. Das schaut ein bisschen so aus. It has a prayer for the day, which is really deep. Da gibt's ein Gebet des Tages. And it's usually talking about how to bring God into the workplace with und you. Es geht meistens darum, wie du Gott an deinem Arbeitsplatz mitnimmst. April 9th was the spirit of Jezebel. Am 9. April ging es um den Geist von Isabel. And he writes, und er hat Folgendes geschrieben. One of the major ruling spirits opposing the kingdom of God today. Einer der Geister, der vorherrschend ist heutzutage und der dem Königreich Gottes sich widersetzt. Is the spirit of Jezebel. Ist dieser Geist von Isabel. It has dominion over many aspects of society. Und er hat die Herrschaft über viele Aspekte der Gesellschaft. Including the workplace. Und auch am Arbeitsplatz. And the entertainment industry. Und über die Unterhaltungsbranche. It predominantly lives in females. Und vor allem lebt dieser Geist in Frauen. But it's not always gender specific. Aber ist nicht auf ein bestimmtes Geschlecht beschränkt. The spirit of Jezebel seeks to destroy. Dieser Geist von Isabel versucht zu zerstören. It seeks to destroy. Er trachtet danach zu zerstören. Worship, true worship. Und zwar die wahre Anbetung. The family. Die Familie. Morality. Die Moral. And God-ordained leadership. Von Gott eingesetzte Autorität. It misleads. Er führt in die Irre and corrupts the church, und er verdirbt die Gemeinde. Seeks to neutralize the lives und er versucht das Leben of pastors, von Pastoren, prophets, von Propheten and other leadership. Und anderen Leitern unwirksam zu machen. This is the spirit of Jezebel. Das ist der Geist von Isabel. It is best seen in the story of Naboth's garden in 1 Kings 21. Und am besten sieht man das in der Geschichte vom Garten von Naboth im 1. Könige 21. In this story, King Ahab desires to buy some land next to the king's palace. In dieser Geschichte möchte der König Ahab ein Stück Land kaufen, das an seinen Garten angrenzt. Naboth refuses to sell. Und Naboth möchte aber nicht verkaufen. Because it's a family thing. It's always been in the family. Weil dieses Land immer seiner Familie gehört hat. When Jezebel hears this, und als Isabel davon hört, she embarrasses Ahab. Stellt sie Ahab bloß. So the Jezebel spirit is a mocking spirit. Dieser Geist von Isabel ist ein spöttischer Geist, ein spottender Geist. It's a belittling spirit. Ein Geist, der andere klein macht. You're not a man. Du bist ja kein Mann. If you were a man, you would do this, but you're not a man. Wenn du ein richtiger Mann wärst, würdest du das machen, aber du bist ja keiner. I didn't marry a man. Ich habe keinen Mann geheiratet. I don't know what I married. Ich weiß nicht, was ich geheiratet habe. This is the spirit of Jezebel. Das ist der Geist von Isabel. This spirit can affect everyone. Und dieser Geist kann jeden beeinflussen. It's predominantly in women. Und der kommt vor allem bei Frauen and vor. I would say that every woman will be confronted with it at some time. Und ich glaube, dass jede Frau irgendwann diesem Geist gegenübersteht. I was going to say something else, I forgot. Ich wollte noch was sagen, oh, aber ich habe es vergessen. Und you can either be controlled, you're either controlled by it ignorantly Also dieser Geist kann dich beherrschen, ohne dass du es weißt. Or arrogantly. Oder weil du arrogant bist. Entweder weil du unwissend bist oder weil du stolz bist. Means it's, you don't know you have it. Du weißt nicht, dass du ihn hast. Or you know you have it and you like it. Oder du weißt doch, dass du ihn hast und das gefällt dir. So, let's see. Where are we now? Okay. She hears this. She embarrasses Ahab. Also sie hört das und sie stellt ihn bloß. Telling him he should be ashamed because he is the king. Und sie sagt zu ihm, er sollte sich schämen, weil er der König ist. And has the right to the land. Und er hat das Recht auf alles Land. So she plots against Naboth. Und sie hackt eine Verschwörung aus gegen den Naboth. Und lässt ihn ermorden. Ahab does not know of this plot by his wife. Und Ahab weiß nicht, was seine Frau da getrieben hat. But when the king shows up to claim the land, aber als der König dann auftaucht, um dieses Land zu beanspruchen, the prophet Elijah shows up too. Kommt auch der Prophet Elia. And pronounces judgment on both Ahab and his wife. Und spricht ein Urteil aus, sowohl über Ahab als auch über seine Frau. In this passage we see that God held Ahab ultimately responsible for the death of Naboth. Und an dieser Schriftstelle erkennen wir, dass Gott schlussendlich den Ahab verantwortlich gemacht hat für den Tod von Naboth. Jezebel's ultimate goal is always control. Und letztendlich ist das Ziel von Isabel immer, dass sie die Herrschaft bekommt. So to get control, die Herrschaft zu erreichen, she has to destroy legitimate authority. Und dafür muss sie rechtmäßige Autorität zerstören. In the home, in der Familie, at work, auf dem Arbeitsplatz, in the church, in der Gemeinde. They are often, oh, wait a second. Right. Jezebel's ultimate goal is always control. Isabels letztendliches Ziel ist immer die Herrschaft. Jezebel causes fear. Isabel verursacht Furcht. Flight. Flucht. And discouragement. Und Entmutigung. They are often natural leaders. Und sie sind oft Leiter, die von Natur aus begabt often sind. Often subtle and deceptive. Und sehr oft heimtückisch oder verräterisch. They are proud. Sie sind stolz. Independent. Sie sind unabhängig. And rebellious. Und rebellisch. Jezebels cannot live without Ahabs. Und Isabels, die brauchen immer einen Ahab. That's your husband. Das ist ihr Mann. Who always allow them to be effective and operate unchallenged. Die es ihnen immer erlauben, dass sie eben durchkriegen, was sie wollen und dass sie niemals eben in ihre Schranken verwiesen werden. So Abraham is a weak, insecure person. Ahab ist ein schwacher und unsicherer Mensch. Probably sensual. Wahrscheinlich auch sinnlich. And he is living in codependence with Jezebel. Und er lebt in Kodependenz mit Isabel. Codependence means, Kodependenz bedeutet, I live my life through you and you live your life through me. Ich lebe mein Leben durch dich und du lebst dein Leben durch mich. What do you want, Jezebel? Was willst du, Isabel? You want control? Du möchtest die Herrschaft übernehmen? And I want pleasure. Und ich möchte Genuss haben. I don't care about control. Die Herrschaft ist mir eigentlich egal. I just want to have sex. Ich möchte einfach nur Sex so haben. I will give you all the control you want if you give me all the sex I want. Ich gebe dir jede Herrschaft, die du willst, wenn du mir so viel Sex gibst. And I really don't care what you do. Und es ist mir in Wirklichkeit egal, was du machst. You can kill people, you can murder people. I don't care. Du kannst Leute umbringen oder ermorden. Es ist mir egal. Give me what I want and I'll give you what you want and we'll live happily ever after. Gib mir, was ich will, und ich gebe dir, was du willst, und wir leben dann glücklich bis zu unserem Ende. That's codependence. Das ist Kodependenz. Now, let's see. So Jezebel can't live without Ahab. Ahab can't live without Jezebel. Isabel kann nicht leben ohne Ahab, und Ahab kann nicht ohne Isabel leben. Ahabs fail to operate as godly, loving leaders. Und Ahab hat darin versagt, dass er als gottesfürchtiger Leiter lebt. Rather, they give in to the pressure from Jezebel. Und er gibt eher dem Druck von Isabel nach. Often due to their insecurity and sexual need. Und oft ist das zurückzuführen auf seine Unsicherheit und auf seine sexuellen Bedürfnisse. The answer to defeating Jezebel, the Jezebel spirit, for the person who is operating in it. Und die Lösung, wie jemand, der diesen Geist von Isabel hat, diesen Geist von Isabel besiegen kann, is repentance, ist die Buße, humility, die Demut and brokenness. Und Gebrochenheit. The person who is Jezebeled must firmly stand against the sexual exploitations of the spirit. Und jemand, der von einer Jezebel beeinflusst wird, von diesem Geist, der muss dafür eintreten, dass er von diesem, dieser sexuellen Ausbeutung frei wird. Now we don't have to think that if we're influenced by the spirit that we're demonically possessed. Wir dürfen aber nicht denken, dass wenn wir von diesem Geist beeinflusst werden, dass das heißt, dass wir von Dämonen besessen sind. It's better to be honest and say, you know what, I think I'm influenced by this. Es ist besser, wenn wir ehrlich sind und sagen, ich glaube, ich bin davon beeinflusst. Instead of thinking, I could never be influenced by this. Oh, oh. Als dass wir denken, ich könnte doch niemals von diesem Geist beeinflusst sein. Pastor called me Jezebel. Oh, oh, der Pastor nennt mich eine Jezebel. I'll never forgive him. Oh, oh. Das verzeihe ich ihm nie. Yeah, that's ridiculous. Das ist lächerlich. Everybody can be affected by this, including men. Jeder kann davon beeinflusst sein, auch Männer. It's a spirit of control. Das ist ein Geist der Beherrschung, independence of authority, und der Unabhängigkeit von Autorität. Ultimately it's rebellion. Und schlussendlich ist es Rebellion. And, now if you're confronting the spirit, und wenn du diesem Geist entgegentrittst, ask the Lord for discernment and wisdom, dann bitte den Herrn um Unterscheidungsvermögen und Weisheit. And you need to fast and pray, und du musst auch beten und fasten, to win this battle. Damit du diese Schlacht gewinnst. This spirit opposes God's design of two equal but distinct roles in marriage. Und dieser Geist widersetzt sich dem, dass Gott zwei Rollen in der Ehe geschaffen hat, die beide gleichwertig sind, aber trotzdem unterschiedlich sind. Now in the text it says that God, God has given her a lot of time. Und in der Bibel steht, wenn sie das tut, dann hat Gott ihr sehr viel Zeit gegeben, um umzukehren. And she's not repenting. Aber sie tut nicht Buße. The religious system that has started, dieses religiöse System, das angefangen that exists hat in the world today, und das heute in der Welt in the name existiert, of being Christian, unter dem Namen Christentum, which exists in every denomination to some extent, und in gewissem Maß gibt es das in jeder Denomination, it's a religious system. Das ist ein religiöses System. Will go all the way to Revelation 17. Und das wird andauern bis Offenbarung 17. And you read Revelation 17, how God delivers the religious system over to a bed of suffering. Und in Offenbarung 17 kann man lesen, dass Gott das religiöse System einem Leidensbett aussetzen wird. And this is another evidence of the age. That it speaks of ages, the churches. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass hier Zeitalter gemeint sind, Zeitalter der Gemeinde. The Church of Thyatira does not exist, and yet that Revelation 17 is not fulfilled. Denn die Gemeinde von Thyatira existiert nicht, und trotzdem ist dieses das in Offenbarung 17 noch nicht erfüllt. Okay, I have a book here. Ich habe hier ein Buch. You can get in German. Das gibt es auch auf Deutsch. When Lucifer and Jezebel visit your church. Und das, der Titel ist, wenn Lucifer und Isabel deine Gemeinde besuchen. You want to get goosebumps down your back? Wollt ihr Gänsehaut bekommen? You can read this. Dann könnt ihr das lesen. I'll just have one paragraph from it. Ich lese einen Abschnitt daraus vor. This spirit of Jezebel uses women. Dieser Geist von Isabel benutzt die Frauen. Women who consider themselves prophetic. Frauen, die sich selbst als Prophetinnen betrachten. Spiritually deep women. Und die geistlich sehr viel Tiefe haben. Deeper than the pastor. eine größere Tiefe als die Pastoren, deeper than the leadership. Und als die Leiter. Her insight is called the depths of Satan. Und ihre Erkenntnis, ihre Einsicht ist die Tiefe Satans. The Spirit uses control. Und dieser Geist, der beherrscht, manipulation, und manipuliert, sex, und gebraucht den Sex, religious pride, und religiösen Stolz, and Bible knowledge, und Bibelwissen. She spreads rumors, und sie verbreitet Gerüchte, false prophecies, und falsche Weissagungen, and untruths, und Unwahrheit. She lies without conscience. Sie lügt ohne Gewissensbisse. Digs into your past. Und sie schnüffelt in deiner Vergangenheit herum. And is inordinately concerned about the leadership of the church. Und beschäftigt sich übermäßig und ist besorgt wegen der Leitung der Gemeinde. Hates male authority. Und sie hasst männliche Autorität. Is very nosy. Sie ist sehr neugierig. Spreads untruths. Und sie verbreitet unwahre Gerüchte. And loves power. Und sie liebt die Macht. These women, or this woman who is under this spirit's power, und die Frau, die unter der Macht dieses Geistes steht, strives to be in authority. Sie strebt danach, Autorität auszuüben. She has a group of followers that consists of emotionally disturbed women. Und sie hat eine Gruppe von Nachfolgerinnen, und das sind hauptsächlich Frauen, die emotional gestört sind. And weak men. Und schwache Männer. She prays especially a lot for the pastor and his wife. Und sie betet ganz besonders viel für den Pastor und seine Frau. Please show our pastor the deeper truths that we know. Und zum Beispiel, bitte zeige unserem Pastor die tieferen Wahrheiten, die wir kennen. Her teaching is not upbuilding, but instead leads to division. Und ihre Lehre baut nicht auf, sondern führt zur Spaltung. She gives people her spiritual advice to leave the church. Und sie gibt Menschen Seelsorge, und sie rät ihnen, dass sie die Gemeinde verlassen sollen. A description of Jezebel. Eine Beschreibung von Isabel. Inability to live in harmony. Wäre die Unfähigkeit, in Harmonie zu leben. Cannot live with a Jezebel. Man kann nicht mit einer Isabel leben. In a marriage, she wears the pants. In einer Ehe hat sie die Hosen an. If you try to correct her, beware. Und wenn du versuchst, sie zurechtzuweisen, dann mach dich auf etwas gefasst. She turns into a wildcat from hell. Und sie wird zu einer Furie aus der Hölle. Before your very eyes. Vor deinen eigenen Augen. If you cross her, mit ihr anlegst, you'll experience an explosion. Dann wird sie explodieren. If there is no hope of repentance, wenn es keine Hoffnung auf Buße gibt, never mind, we won't go into that. Also wir werden damit nicht fertig lesen. If we look at 1 Peter chapter 3, wenn wir zum 1. Petrus Kapitel 3 schauen, we see the very opposite of the Jezebel spirit. Da sehen wir das genaue Gegenteil vom Geist der Isabel. So let's turn to 1 Peter chapter 3. Blättern wir zum ersten Petrus Kapitel 3. And be encouraged. Und lassen wir uns ermutigen. Wives, in the same way, verse 1, wives, in the same way, be submissive to your husbands. Im Vers 1, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. So that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. Damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. When they see the purity and reverence of your lives. Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Your beauty should not come, the word should be only from outward adornment. Euer Schmuck sei nicht nur der äußerliche. Such as braided hair and wearing gold jewelry and fine clothes. Durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. It's not saying not to do that. It's just saying that should not be the only thing. Es heißt nicht, dass man das nicht tun dürfte, sondern das sollte nicht alles sein. Or else it would mean you have to walk around with no clothes. Sonst würde das heißen, dass man nackt herumgehen sollte. Verse 4. Instead, it should be that of you, of your inner self, the unfading beauty of meekness and a quiet spirit. Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. And that's the opposite of Jezebel. Und das ist das Gegenteil von Isabel. Right. Meek, a meek and quiet spirit. Ein sanfter, stiller Geist. Jezebel is arrogant, Isabel proud, ist arrogant, stolz, self-willed, eigensinnig, has to be in control, muss immer herrschen, is always right, never wrong, hat immer Recht, ist nie im Unrecht. But here, aber hier, the unfading beauty of a meek and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Der unvergängliche Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to make themselves beautiful. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. They were submissive to their own husbands, like Sarah. Wie Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. Die dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. I mean, that's gone. I mean, that's Sarah, you know. Das war die Sarah, die Nobody's das gemacht like hat. Sarah. Niemand ist so wie sie. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. So, the spirit of Jezebel. Der Geist von Isabel. Can affect anybody. Kann jeden beeinflussen. It's the spirit of control. Es ist ein Geist des Herrschen wollens. And look at that last sentence in where we just read. Do not give way to fear. Und schaut euch diesen letzten Satz an, den wir gerade gelesen haben, indem ihr keinerlei Schrecken fürchtet. Why does she want control? Warum will sie unbedingt die Herrschaft ausüben? Because she gives way to fear. Weil sie sich der Furcht hingegeben hat. She's not trusting God. Sie vertraut nicht Gott. All things don't work to the good. Nicht alles wirkt zum Guten. There's no godliness. Sie hat keine Gottesfürchtigkeit. Everything is natural. Alles ist natürlich. Everything must be controlled by that person. Und sie will über alles die Herrschaft haben. The driving force inside. Und die treibende Kraft in ihr. Fear of the future, fear of the present, fear of people. Ist Furcht vor der Zukunft oder vor der Gegenwart und vor den Menschen. Fear that people are going to talk about me. Die Angst, dass die Leute über sie reden. Fear that my husband isn't going to do well or isn't going to be thought of as great. Die Furcht, dass ihr Ehemann nicht so viel leistet oder nicht so gut dasteht. So suddenly there's this pressure. Und plötzlich ist da dieser Druck da. Suddenly there's this this mockery. You are nothing. You'll never be anything. Und plötzlich ist da dieser Spott, du bist nichts und du wirst nie was werden. Sexuality becomes a tool for manipulation. Und die Sexualität wird ein Werkzeug für die Manipulation. If the husband does what the wife wants, then they have sex together. Wenn der Mann tut, was sie will, dann haben sie Sex zusammen. If the wife is upset, there's no sex. Wenn die Frau sich ärgert, dann gibt es keinen Sex. And it becomes this tool. Und das wird eben ein Werkzeug. Now the opposite, now we need to be, look at also Acts chapter 5. Und wir müssen uns auch Apostelgeschichte 5 anschauen. Which we're going to study in church on Sunday in about a month. Und das werden wir in einem Monat an einem Sonntag we have studieren. Ananias and Sapphira. Da finden wir den Ananias und die Sapphira. Which is exactly the opposite picture of Ahab and Jezebel. Und die sind das Gegenpaar zu Ahab und Jezebel. Where Ananias is the evil husband. Wo Ananias der böse Ehemann ist. And Sapphira goes along with him. Und Sapphira ordnet sich ihm unter und macht mit. Versus Ahab and Jezebel. Und im Gegensatz dazu stehen Ahab und Isabel. Where it says that when Ahab married Jezebel, if you read it in 1 Kings 16. Das kann man in 1. Könige 16 lesen, als Ahab die Isabel geheiratet hat. 16:33, he did more evil than anybody else. Also im Kapitel 16, Vers 33, er hat mehr Böses getan als jeder andere. And it says that Jezebel seduced him to do evil. Und es steht da, dass Isabel ihn verführt hat, dass er Böses tut. And if you belittle somebody enough, und wenn du jemand klein genug machst, you can seduce them into doing evil. Dann kannst du ihn dazu bringen, dass er Böses tut. And this is the Jezebel spirit. Und das ist der Geist von Isabel. It just caused them so much inner pain. Du verursachst ihm so viel inneren Schmerz. That they begin to live against their conscience. Dass er beginnt, gegen sein Gewissen zu leben. And you project fear. Und du projizierst and Furcht insecurity und Unsicherheit and discouragement. Und Entmutigung. And you just keep projecting it and projecting it and projecting it. Und du flüsterst ihm das immer und immer wieder ein. And suddenly you have men of God. Und plötzlich hast du dann Männer Gottes, who are doing things they never would do. Die Dinge tun, die sie eigentlich nie tun würden. Because after Elijah had the battle with the prophets of Baal, denn nachdem Elias diesen Kampf hatte mit den Baalspropheten, and some 850 prophets were defeated, und ca. 850 Propheten besiegt wurden, he flees from Jezebel. Läuft er davon vor Isabel. Because Jezebel is very powerful. Denn Isabel ist sehr mächtig. Because there's a kingdom of darkness behind it. Denn da steht das Königreich der Finsternis so, dahinter. We can be affected by an ignorance or an arrogance. Wir können beeinflusst sein durch unsere Unwissenheit oder durch Arroganz. And the same thing with men. Men can take on an Ahab spirit. Und genauso ist es mit den Männern. Sie können diesen Geist von Ahab annehmen. And the Jezebel spirit has to be, you have to stand against it. Und gegen diesen Geist von Isabel muss man sich stellen. Because if you don't stand against it, denn wenn du dich nicht widersetzt, I can't imagine a worst case scenario for living my life. Ich könnte mir nicht ein schlimmeres Szenario vorstellen, dass ich mein Leben leben soll. Jezebel and Ahab. Isabel und Ahab. Codependent. Codependent. Living, energized by a dark kingdom. Und die angetrieben werden von einem Königreich der Finsternis. What worst case scenario can you live in? Wie viel schlimmer könnte es noch sein im Leben? And the Lord says, I will deliver you to a bed of suffering. Und der Herr sagt, ich werde dich auf ein Leidensbett werfen. I wonder if the Lord's being a little bit sarcastic here. Ich frage mich, ob der Herr hier ein bisschen sarkastisch ist. Ahab, you think you're going to get all the sensuality you want. Ahab, du glaubst, du wirst alle Sinnlichkeit bekommen, die du willst. Because you allow her to be the head of the home. Weil du es ihr erlaubst, dass sie das Sagen hat in der Zuhause. Unchallenged. Ohne dass du sie herausforderst. Notice that word unchallenged. Dieses Wort ohne dass we sie herausgefordert that wird. Wir müssen diesen Geist in ourselves, in uns selber, wir müssen uns dem widersetzen. We need to challenge that spirit in the wife. Und die Männer, die müssen diesem Geist bei ihrer Frau sich widersetzen. And draw a battle line. Und sie müssen eine Grenze ziehen. And say, there's the line. Und sagen, bis hierher und nicht weiter. Let me tell you, ich sage dir was. I will fight the spirit. Ich werde diesen Geist bekämpfen, mein ganzes Leben lang. So if you want a war, wenn du einen Krieg willst, we will have a war, dann wird es Krieg geben. For the next 50 years. Die nächsten 50 Jahre. And the husband needs to take a stand. Und der Mann muss sich auf die Füße stellen. Don't cross the line. Und sagen, diese Grenze überschreitest du nicht. Don't control me. Und du beherrschst mich nicht. This is not from the Lord. Das ist nicht vom Herrn. You don't have to use the word Jezebel. This is Jezebel. Du musst nicht unbedingt dieses Wort Isabel gebrauchen. Du bist Ahab. Du bist eine Jezebel. Isabel, du bist Ahab. Ahab, du magst mich zu. Which is true. Isabel. Right? And Ahab will make an Ahab will make a Jezebel. Ein Ahab wird eine Isabel produzieren. And then a Jezebel will make an Ahab. Und eine Isabel round wird einen Ahab produzieren. Round und dann geht es immer so weiter. And they just energize one each other. Und sie treiben einander an. Until someone just says, stop. Bis jemand sagt, let's Schluss repent damit. Kehren this is wir not um from the Lord. Das ist nicht vom Herrn. Let's begin to believe promises. Fangen wir an, den Verheißungen zu glauben. What are we afraid of? Wovor haben wir Angst? Why do you want control? Warum willst du unbedingt die Herrschaft haben? Why are you so impure? Warum bist du so unrein? All right, let's both repent. Kehren wir beide um. Let's live unto the Lord. Leben wir für den Herrn. Let's not be driven by fear. Lassen wir uns nicht von der Furcht antreiben. And let's go on. Und leben wir einfach. Something like that, right? Oder so irgendwas. Anyway, we gotta pray. The spirit of Jezebel. Wir müssen beten, dieser Geist von Isabel. If you want to have nightmares when you sleep. Wenn du Albträume haben willst, dann kannst du dieses Buch lesen. It's by Dick Bernal. Es ist von Dick Bernal. And we have a lot in the back right there. You can buy them. Und ihr könnt sie am Büchertisch kaufen. No, there's none at the Booker T's. Nein, es gibt sie nicht beim Büchertisch. Anyway, shall we pray? Sollen wir beten? Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. Thank you for truth. Danke für die Wahrheit. We pray, Lord, that you would guard us as individuals. Wir beten, dass du uns beschützt. From a spirit of control. Jeden Einzelnen von diesem Geist der Herrschaft. A spirit of manipulation. Diesem Geist der Manipulation. Of lying. Des Lügens. Of being independent. Der Unabhängigkeit. And rebellious. Und der Rebellion. And help us to recognize it, Lord, when it affects us and we don't see it. Und hilf uns, dass wir diesen Geist erkennen, wenn wir davon beeinflusst werden und wenn es uns nicht bewusst ist. And Father, if it's in anybody in our church in arrogance. Und Herr, wenn irgendjemand diesen Geist in unserer Gemeinde hat, weil er arrogant ist. And unrepentant. Und nicht Buße tut. And unwilling to repent. Und nicht bereit ist, Buße zu tun. Father, we pray that you would remove it from our church. Herr, dann beten wir, dass du den aus der Gemeinde entfernst. Not just the spirit, but the person. Nicht nur den Geist, sondern die Person. I really pray against the spirit. Wir beten wirklich gegen diesen Geist. I pray for marriages tonight. Wir beten für die Ehen. Lord, I really pray that our marriages would be so healthy. Und ich bete, dass unsere Ehen so gesund sind. We'd be so happy, so blessed. Und dass wir so glückliche Ehen haben, so gesegnete Ehen. I pray against the spirit of Satan. Und ich bete heute Abend gegen diesen Geist Satans. That wants to come in and start this cycle. Der eindringen möchte und diesen Kreislauf in Gang setzen will. Wants the woman to live in fear of the future. Und der will, dass die Frauen Angst vor der Zukunft haben. And the man to live in insecurity about himself. Und dass die Männer unsicher sind. And to get this thing moving. Und dass sich dann dieser Kreislauf Father, we just pray tonight. Beginnt. Und Vater, wir beten heute Abend. Together we just agree. Und wir stimmen alle da überein. If the Spirit is in any relationship in our church, Lord, wenn dieser Geist in irgendeiner Beziehung in unserer Gemeinde da ist, we bind it, Lord. Dann binden wir ihn. And we pray against it. Und wir beten we pray for freedom and blessedness. Gegen diesen Geist und wir beten für Freiheit und für deinen Segen. I ask in Jesus' name. Und ich bitte in Jesu Namen. Amen. Amen.